Walpurgisnacht, San Francisco, 1966. Es ist das Jahr 1. Anno Satanas. So beginnt es. Wir stehen heute hier. Ich stehe heute hier, um der Welt zu verkünden, dass wir nun offiziell den Lebensweg Satans beschreiten. Nicht als Umkehrung des Christentums mit seinen von höheren Mächten beeinflussten Existenzen, nein. Sondern als selbstbestimmte Individuen. Das Symbol Satan eröffnet uns eine vollkommene Welt der freien Entscheidung, ungeahnter Lust und dem Fehlen moralischer Zwänge. Kräfte der Finsternis, gewährt mir die Freuden, von denen ich spreche. Als Zeichen meiner neuen Kraft soll ich ab heute mein Haupt nackt und kahl halten. Shem Hamforash, Heil Satan! Als der Satan laufen lernte. Ein Hörspiel von Edwin Brienen. Anton Sándor LaVey, geboren am 11. April 1930, war der Begründer der Church of Satan, der Kirche Satans. Umstritten, verhasst und verehrt, gelang es diesem einen Mann in kurzer Zeit, die Welt in Aufruhr zu versetzen. Nicht nur wagte er es, die christlichen Werte in Frage zu stellen, sondern er hob auch den Satanismus auf eine popkulturelle Ebene und beeinflusste damit die nächsten Generationen. Sie ist aufgewacht, sie kann sehen. Sie sieht nichts. Wenn sie die Maus gegessen hat, kann sie nicht sehen noch hören. Das ist kein Traum! Das passiert in Wirklichkeit! A Summer of Love. Der Sommer der teuflischen Liebe. 1967. Zu der Zeit, als sich die Gesellschaft im Umbruch befand und die Rebellion der Jugend politische Veränderungen bewirkten, begann auch die Idee des Satanismus einen ernsthaften Einfluss auf die Popkultur zu nehmen. Roman Polanskis Film Rosemary's Baby war die erste Produktion Hollywoods, in der Satanisten am Ende gewinnen durften, ohne Happy End für eine christliche oder gläubige Seite. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Rosemary, die mit ihrem Ehemann in ein neues New Yorker Apartment zieht. Die zunächst harmlos erscheinenden Nachbarn entpuppen sich als Anhänger einer satanischen Sekte, in die auch bald Rosemarys Mann eintritt. Eine Legende besagt, dass LaVey in diesem Film Satan verkörpert, der Rosemary schwängert und sie dadurch den Sohn Satans als alleinigen Herrscher auf die Welt bringen soll. Gott ist tot und Satan lebt! Oh Gott! Es ist das Jahr 1! Oh es ist das Jahr 1! Oh ist erledigt! Es ist das Jahr 1! Adrians Jahr beginnt! Auch die Rolling Stones ließen sich von der satanischen Welle beflügeln. Ein erster Höhepunkt stellte ihr Album The Satanic Majesty's Request dar. Das Lied Sympathy for the Devil ließ den Teufel persönlich singen und ihn von seinen Untaten erzählen. Auch wenn es viele Menschen ernst nahm, war es für Mick Jagger nur ein Spiel mit satanischen oder blasphemischen Themen. Mit dem Ziel der Provokation. Und das mit Erfolg. Ah, oh, das waren noch Zeiten. Die Beatles hatten von uns noch was lernen können. Und dann hat mich Kenny Danger angerufen, ob ich ihm den Soundtrack für Invocation of My Demon Brother schreiben wollte. Anton LaVey hat auch mitgespielt. Klar habe ich mitgemacht. LaVey, Anger, das waren absolute Showprofis. Die wussten, wie man sich verkauft und im Gespräch bleibt. An das ganze Satans-Zeug habe ich nie geglaubt. Mir und den Jungs ging es einfach nur darum, guten Rock zu spielen und die passende Show dazu zu bieten. Und so sind die Stones zum Magic Circle gekommen. Neben den Rolling Stones wollten Ende der 60er Jahre auch viele andere Musiker das konservative Publikum schockieren. Sie fügten versteckte Nachrichten und Melodien rückwärts in ihren Songs ein, welche der Hörer nur bemerkte, wenn er die entsprechende Platte rückwärts abspielte. Mein Name ist Lars Kronlob. Ich bin Verleger und Autor und habe unter anderem ein Buch über die Philosophie des Satanismus geschrieben und habe die deutsche Biografie von Anton LaVey, The Devil's Avenger, übersetzt und herausgegeben. Und in diesem Rahmen habe ich mich ausführlich mit Anton LaVey auseinandergesetzt. Der Kernpunkt seiner Philosophie, so hat sich LaVey überlegt, musste eine Figur sein, eine zentrale Figur, die all dem gegenüberstand, was Mainstream war und was die Kultur hochgehalten hat. Und er musste eine Personifizierung finden, die das repräsentierte, was seine Philosophie im Kern verbarg. Also kam er im Kontext der westlichen, christianisierten Kultur auf den Namen Satan. Ein wichtiger Kernpunkt der Philosophie des Satanismus besteht darin, dass der Mensch erkennt, dass es keine absoluten Werte von Gut und Böse gibt. Was LaVey durchaus vereinfacht, aber gut auf den Punkt gebracht formuliert hat, indem er gesagt hat, gut ist, was dir gefällt und schlecht ist, was dir nicht gefällt. Satanismus ist eine atheistische Philosophie. Ein Satanist glaubt nicht an Gott, an Satan, an den Himmel, an die Hölle, an Dämonen oder Engel, denn das ist christliche Mythologie. Wenn man sich die Einflüsse ansieht, die Anton LaVey geprägt hat, dann war es in den 70ern, 80ern durchaus eine verbreitete Bewegung der Rebellion, der Coolness, dass man umgekehrte Kreuze oder Pentagramme oder schwarze Kleidung oder solche Sachen trug. Und wenn man sich die heutige Modegesellschaft und die Einflüsse ansieht, dann sieht man, dass LaVeys Satanismus einen großen Einfluss gehabt hat. Denn viele Dinge, die in den 60er Jahren noch verpönt waren oder böse, die sind heute ein ganz normaler Teil der Mainstream-Kultur, weil auch der Einfluss von christlichen Fundamentalisten abgenommen hat, die Dinge als böse hingestellt haben, die LaVey als natürlich erkannt hat. 1966 lernen sich Anton LaVey und Jane Mansfield auf dem San Francisco Film Festival kennen. Mansfield, Sängerin und Schauspielerin, war die Sexbombe Hollywoods der 60er Jahre und wurde als Nachfolgerin Marilyn Monroes gehandelt. Sie hatte von dem geheimnisvollen Hohepriester gehört und wollte ihn unter allen Umständen kennenlernen. Wie ihr Manager versprach auch sie sich viel davon, durch weitere Treffen in die Schlagzeilen der Boulevardblätter zu kommen. Sam Brody, Janes Anwalt und ihr damaliger Partner, lehnten ihren Kontakt zu LaVey aus Eifersuchtsgründen strikt ab. Nichtsdestotrotz hatte Jane weiterhin Kontakt zu LaVey und wurde schon bald ein vollwertiges Mitglied seiner Kirche. Ich bin wieder da. Hi, Sam. Hallo. Was starrst du mich so an? Was trägst du da um den Hals? Ein Amulett. Anton hat es mir gegeben. Das darf nicht wahr sein. Nimm es ab! Nein, auf keinen Fall. Fass mich nicht an. Ich hab gesagt, nimm es ab! Lass mich los! Warum hast du das getan? Du wirst solche okkulten Dinge nicht in der Öffentlichkeit tragen und dich damit lächerlich machen. Was denkst du, werden die Leute über dich sagen? Du willst ernst genommen werden, also denk einmal an deine Karriere. Nur einmal, Jane. Anfang 1967 waren Jane Mansfield und Sam Brody zu Gast auf einer von LaVeys Dinnerpartys, die er öfters mit seiner Ehefrau Diane veranstaltete. Neben engen Freunden wurden auch immer berühmte und einflussreiche Leute eingeladen, um eine elitäre Atmosphäre zu schaffen. LaVey nannte diese Zusammenkünfte Magic Circle. Sam Brody allerdings konnte dieser Zusammenkunft nichts abgewinnen und trat dem Gastgeber feindselig gegenüber. Und deshalb ist es wichtig, einen Gegenpol zur religiösen Indoktrination in diesem Lande zu schaffen. Wenn der wahre Satanismus die Zeit im Fernsehen bekommen würde, die das Christentum heute bekommt, Wenn ihm die ausschweifende Berichterstattung und die Fülle an Interviews gewährt würden, die dem Sport zuteil werden. Das Christentum würde in wenigen Monaten eliminiert sein. Genug der Ketzerei. Ich höre mir das nicht länger an. So ein Schwachsinn. Warum führst du dich so auf? Du bist peinlich. Ich sag dir mal, was peinlich ist. Das Treffen dieser selbsternannten Satanisten hier. Du wolltest ja unbedingt mitkommen. Ja, nur um dich zu beschützen, Jane. Vor was denn, Sam? Vor was? Dieser unverschämte Idiot. Liebling, reg dich bitte nicht so auf. Dieser Mann ist es nicht wert. Du hast ja recht. Trotzdem, er muss mein Haus verlassen. Er verbreitet eine sehr schlechte Energie. Ja, offensichtlich. Diane, schau doch mal bitte nach den beiden. Bei diesem Brody kann man nie wissen. Gut, ich gehe sie suchen. Währenddessen in der schwarzen Kapelle, einem abgedunkelten Raum in LaVeys Haus. Ausgestattet mit verschiedenen Utensilien für Zeremonien und Schauerrituale. Wie oft soll ich es dir noch erklären, dass die Mystik von Bataille fast immer ein Versuch ist, eine negative Theologie zu schaffen? Eine Atheologie, verstehst du? Ohne allmächtigen Gott. Bataille war nie ein Philosoph der systematischen Art. Sein Denken ist immer sprunghaft und heterogen. Mir gefällt es, wenn er Extreme sucht und uns die irrationalen Seiten des menschlichen Denkens und Handelns aufzeigt. Wie zum Beispiel deine unbegründete Eifersucht, Sam. Du langweilst mich. Und mich langweilt deine ständige Ignoranz. Bataille konfrontiert uns auf gruselige Weise mit dem extremsten Gegensatz, den wir erfahren können. Dem zwischen Leben und Tod. Ja, ja, natürlich. Benutze doch mal deinen Kopf. Bist du jetzt endlich fertig mit deinem Geschnatter? Alles geht nur um deinen philosophischen Mist. Lass uns endlich nach Hause gehen. In diesem Haus bekomme ich Gänsehaut vor Ekel. Schau dir diesen ganzen Krempel hier an. Brauchen die das alles für ihre sogenannten Rituale? Lächerlich. Fass doch nicht immer alles an. Und warum muss es hier drin so verdammt dunkel sein? Nein, Sam, diese Kerze darfst du nicht anzünden. Hier sind sie. Brody, du hast kein Recht, diesen Raum zu betreten. Das ist nur Auserwählten gestattet. Oho, der Meister hat gesprochen. Soll ich jetzt auf die Knie fallen und um Erbarmen bitten? Nein! Anton, schau doch! Die Rituskerze brennt! Anton, es tut mir so leid. Er hat sie unwissend angezündet. Er hat ja keine Ahnung. Was regt ihr euch hier wegen so einer blöden Kerze auf? Du Narr! Du weißt nicht, was du gerade getan hast. Mit dieser Kerze beschwörst du die Kräfte der Vernichtung. Ich weiß nicht, welchen Fluch du dir nun selbst auferlegt hast. Ich hoffe nur für dich, dass ich sie noch rechtzeitig löschen konnte. Zu diesem Zeitpunkt wussten Sam und Jane noch nicht, welches tragische Ereignis zu ihrem gemeinsamen Tod führen sollte. War der Auslöser die entflammte Kerze auf der verpatzten Dinnerparty? Oder der Höhepunkt eines Streits in einer kalten Januarnacht 1967? Nach einer weiteren heftigen Diskussion schloss sich Jane verzweifelt in ihrem Badezimmer ein und telefonierte mit LaVey. Hilf mir, Anton. Bitte hilf mir. Ich halte es nicht mehr aus. Öffne die verdammte Tür. Ich komme nicht von ihm los. Was ich auch versuche, ich schaffe es nicht. Irgendwie hält er mich gefangen. Anton. Ist er dran, ja? Gib mir den Hörer. Nein. Hör mir zu, LaVey. Ich hab es so satt mit euch. Sie wird dich nie wiedersehen, dafür werde ich sorgen. Kein Wort mehr wirst du mit ihr wechseln, hörst du? Du teuflischer Scharlatan. Ansonsten werde ich dir dein Leben zur Hölle machen. Ich warne dich, Brody. Ich muss mir deine lächerlichen Worte nicht anhören. Keiner darf mich Scharlatan nennen. Hast du das verstanden, du mickriger Wurm? Ich war immer höflich zu dir. Aber jetzt ist das Maß voll. Wenn du dich ihr jemals wieder näherst oder sie auch nur anrufst, dann gnade dir Gott. Ich werde dich... Meine Kräfte übersteigen deine Vorstellungskraft bei weitem. Doch du hast es nicht anders gewollt. Innerhalb eines Jahres wirst du sterben. Samuel Brody, ich prophezeie dir deinen baldigen Tod. Es reut mich nicht, dass meine Anrufungen durch meine Verbitterung angestachelt sind. Und große, schwarze, schleimige Gestalten sollen aus brackigen Gruben hervorkommen und sich in sein unterentwickeltes Hirn erbrechen. Im Ritual der Zerstörung soll die Flamme den Namen fressen, den ich hier verlese. Samuel Brody. Kommt hervor, Kräfte im Namen Abaddon. Verflucht sei das Schandmaul. Verflucht. Shem Hamphorash. Heil Satan. Hallo? Ich bin's. Geht es dir gut? Oh, Anton, es ist so schön, deine Stimme zu hören. Jane, ich muss dich ernsthaft warnen. Du wanderst unter einer dunklen Wolke, solange du mit Brody zusammen bist. Nichts wird dir gelingen. Löse dich von ihm, bevor es zu spät ist. Ich habe morgen eine Show in New Orleans. Dort werde ich mit ihm sprechen und mich von ihm trennen. Auf einem neutralen Boden wird er das leichter verkraften. Bleib einfach nur stark. Schickst du mir wieder einen Feel-Good-Spruch? Das hat mir bei der letzten Show auch geholfen. Natürlich, Darling. Den habe ich schon vorbereitet. Du bekommst ihn noch rechtzeitig. Ich bin so froh, wenn ich wieder bei dir sein kann. Ich muss auflegen. Sam, komm, wir müssen losfahren. Ich liebe dich. Wir sind schon wieder zu spät losgefahren. Und wie immer darf ich mich darum kümmern, dass alles reibungslos funktioniert. Kannst du bitte einmal entspannen, Sam? Ich muss mich auf die Show konzentrieren. Dieser ganze Theaterkram bringt doch nichts. Was du brauchst, ist eine gute Filmrolle. Ich weiß. Aber es ist die einzige Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben. Leider Gottes. Jane. Ich weiß, dass wir uns in letzter Zeit sehr voneinander entfernt haben. Jetzt ist weiß Gott nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber wenn wir wieder etwas mehr Luft haben, möchte ich einen neuen Anfang mit uns beiden. Ohne die chaotischen Umstände. Du weißt, dass ich dich liebe und für dich nur das Beste will. Dann akzeptiere mich so, wie ich bin. Und auch bitte meine Freundschaft zu Anton. Ich habe unsere Beziehung nicht zerstört, Sam. Anton, Anton, Anton. Dieser Name. Ich kann diesen verfluchten Namen nicht mehr hören. Hey, Fahrer! Schneller, verdammt! Sie sehen doch, dass die Straße vor uns frei ist, also treten Sie aufs Gas, Mann! Im Frühjahr 1967, nur wenige Monate nach dem Zwischenfall auf LaVey's Dinnerparty, starben Sam Brody und Jane Mansfield bei einem Autounfall auf ihrem Weg nach New Orleans. Es sah ganz so aus, dass LaVey's Fluch seine zerstörerische Wirkung nicht verfehlte, auch wenn sie fatal war für eine Frau, die er sehr mochte. Hallo, ich bin Elisabeth Edelstein. Und ich bin praktizierende Satanistin. Der Satanismus gibt mir die Möglichkeit, mir meiner Weiblichkeit bewusst zu werden. Bei uns gibt es zwischen männlich und weiblich keinen Unterschied. Alle sind gleichwertig. Eigentlich habe ich mich schon seit meiner Kindheit für die Natur und Naturkräfte interessiert. Man kann die persönlichen satanischen Rituale auch als Selbststärkung sehen. Es geht mehr in die Richtung Meditation. Das in sich selbst gehen, um von seiner Umgebung und aus dem eigenen Inneren heraus Energien zu erhalten, die im Leben weiterhelfen. Ich habe zu Hause einen eigenen Altar mit schwarzen Kerzen, dem Baphomet-Symbol und das übliche Räucherwerk. Mit dem Christentum hatte ich nie wirklich Kontakt und konnte mich mit den steifen Kirchengängen auch nicht identifizieren. Im Grunde habe ich es auch gar nicht verstanden. Was ist das für ein Gott, der Menschen dafür bestraft, menschlich zu sein? Warum müssen sich Christen oder Muslime Dogmen unterwerfen, nur damit sie sich besser fühlen können, dass Gott, in Anführungszeichen, zufrieden mit ihnen ist? Wobei das eigentlich kein Problem wäre, würden sie andere Leute aus dem Spiel lassen. Fanatische Gestalten, die anderen ihre Wahrheit aufzwingen wollen, haben mir schon immer Angst gemacht. Die Deutschen haben eine Riesenangst vor dem Wort Satan. Aber ich denke, dass Anton LaVey das Wort bewusst gewählt hat, weil er damit praktisch nur die Intellektuellen anspricht und die Stupiden gleich herausfiltert. Was ich sicher weiß, ist, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die schon Satanisten sind, ohne es von sich selbst zu wissen. Satanismus ist heutzutage so sehr in die Gesellschaft integriert, dass die satanische Symbolik keine große Provokation mehr verursacht. Viele Popstars sind da ein Beispiel dafür. Beyoncé benutzt ein Baphomet in Sweet Dreams. Besonders krass ist Lady Gaga. Ihr Video zu Judas ist die absolute antireligiöse Aussage im Musikbereich. Ich glaube, jeder, der intelligent genug ist, bemerkt diese Symbole. Wer zu ignorant und abgestumpft ist, bekommt das dann eben nicht mit. Meiner Meinung nach ist das gut, dass nicht jeder dahinter kommt. So bleibt unser Kreis elitär. ...1968. Mitten in der Zeit von Woodstock, Vietnamkriegsprotesten, Blue Jeans und LSD-Gurus, die die Welt verklärten, war es Anton LaVeys selbstgesetztes Ziel, seine satanischen Ansichten zu vertreten. In welcher Form das geschehen sollte, war ihm zu dieser Zeit noch nicht klar. Seine Frau Diane gab ihm in einer seiner nachdenklich unruhigen Nächte einen entscheidenden Hinweis. Was ist denn los, hm? Kannst du nicht schlafen? Nein. Ich jetzt auch nicht mehr. Es ist 3 Uhr nachts. Dich beschäftigt doch etwas. Erzähl's mir. Ach, es geht um diese Hippie-Bewegung. Love and Peace und diese verdammte illusorische Einstellung, die mir die gesamte Zeit im Kopf herumschwirrt. Wir leben in einer Zeit der totalen ästhetischen Zerstörung. Was willst du machen? Das ist der aktuelle Zeitgeist, Anton. Ja, ich weiß. Aber muss ich das akzeptieren? Allein San Francisco ist schlimm genug. Schau dir doch mal an, wie sich diese Stadt verändert hat. In ein Ghetto der Ignoranz und Dummheit. Und wegen diesen pessimistischen Gedanken kannst du nicht schlafen? Ich will und kann mir diese Verantwortungslosigkeit nicht mehr länger ansehen. Das sind doch intelligente Menschen. Sie müssen wachgerüttelt werden. Wenn du das Gefühl hast, etwas zu sagen, dann male es, singe oder schreibe es. Ich bin kein guter Schreiber. Lüg mich nicht an, Anton LaVey. Ich weiß, dass du schreiben kannst. Ach, ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich hast du recht. Jemand muss den Kindern der Liebe etwas entgegensetzen. Diane? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass unsere Kirche eine Bibel bekommt. Du wirst in aller Munde sein, Schatz. Anton LaVey, der Verfasser der satanischen Schriften, der gefährlichste Mann der Welt. Jeder Vers ist ein Inferno. Satanismus bedeutet Freundlichkeit gegenüber denen, die sie verdienen, anstatt Liebe an Undankbare zu verschwenden. Man kann nicht jeden lieben. Es ist lächerlich, das zu denken. Wenn man alles und jeden liebt, verliert man seine natürliche Kritikfähigkeit und hat nur noch eine geringe Urteilskraft, um über Charakter und Qualität zu entscheiden. Wenn etwas zu locker angewendet wird, verliert es seinen eigentlichen Sinn. Daher glaubt der Satanist, dass man diejenigen aufrichtig und vollkommen lieben soll, die diese Liebe verdienen. Und dass man dem Feind niemals die andere Wange hinhalten soll. In nomine de nostri Satanas Luciferi Excelsi. Das Biest in uns allen kann vielleicht verdrängt werden. Aufhalten aber kann es niemand. Ein neuer Anfang. 1969 erschien die satanische Bibel. LaVey wusste die Medien zu nutzen, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu erregen. So schien er für Fans und Kritiker gleichermaßen interessant zu sein. Erschreckend, was da passiert. Wie die Jugend sich offen zum Teufel bekennt und unseren Herrn lästert. Ich bete zu Gott, dass er ihnen den richtigen Weg zeigt. Solche gefährlichen Menschen gehören eingesperrt. Ja, einsperren sollte man sie und sie dazu zwingen, die Bibel zu lesen. Aber wer Jesus verleugnet, hat die ewige Verdammnis schon verdient. Und Sie? Sie haben das Buch bereits gelesen. Ihre Meinung dazu? Es stimmt, dass wir alle nur Tiere sind. Schau dir doch mal die Welt an. Wie oft stand Religion für Vernichtung und Unterdrückung. Ich finde es gut, wenn sich einige dagegen auflehnen. Wie soll sich unsere Gesellschaft denn ändern, wenn keiner den ersten Schritt macht? Die Idee hinter der Gründung der Church of Satan war nicht, Millionen abhängiger Seelen zu gewinnen, die Aktivitäten und wöchentlich organisierte Treffen benötigen, um sie zu halten. Ich erschuf eine Organisation für Nichtteilnehmer, für die wenigen Entfremdeten, die sich aufgrund ihrer Unabhängigkeit entrechtet fühlten. Sie sollten Satan stolz als ursprünglichen Rebell, als ihren eigenen Schutzpatron annehmen. Ich wollte das Christentum in seiner Förderung der Dummheit und seiner langweiligen Selbstgefälligkeit überflüssig machen. Ein lauer Sommerabend, 1971. Kenneth Anger, der Regisseur des Kurzfilms Invocation of My Demon Brother, mit LaVey in der Rolle des Teufels, ist zu Gast im Magic Circle. Verschiedene einflussreiche Leute aus Kunst und Kultur trafen sich im Black House, also im Hause Anton und Diane LaVeys. Hi, Kenneth. Hi, Diane. Schön, dich zu sehen. Komm rein. Anton erwartet dich schon. Setz dich. Ich hole uns rasch Getränke. Hallo, Anton. Guten Abend, Kenneth. Wegen mir hättest du dein Spiel nicht unterbrechen müssen. Besondere Gäste verdienen besondere Aufmerksamkeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob jeder meine musikalische Unterhaltung zu schätzen weiß. Der Besuch bei euch ist immer angenehm. Und einige Abende hier haben mich schon kreativ beflügelt. Die gedanklich freien Menschen küssen die Musen gern. Ich weiß, wovon ich spreche. Komm, rede nicht so geschwollen und trink etwas. Hier, bitteschön. Danke. Danke. Ah, tut das gut. Endlich kann ich mal einen Moment sitzen. Heute Abend sind fast alle gekommen, die wir eingeladen hatten. Das wundert mich bei einer solch schönen Hausherrin auch nicht. Also, Kenneth, du meintest, du hättest mir etwas Wichtiges zu sagen. So ist es. Ja, am Telefon klangst du sehr mysteriös. Was ist passiert? Es mag seltsam erscheinen. Ich hatte einen Traum. Zwei nackte Frauen und ein gut gebauter, nackter Knabe standen vor einem Altar. Der Altar war purpurn umhüllt und an seinen Seiten zwei große, schwere Kerzenleuchter. Die Luft war von einem kühlen Nebel erfüllt, gerade so viel, dass man noch die Gestalt hinter dem Altar erkennen konnte. Ein großer Mann mit schwarzem Umhang. Seine Augen glühten so rot wie die Abendsonne am letzten Tag der Welt. In der Hand hielt er ein Widderhorn. Und aus diesem Widderhorn drang Musik. Schöne Musik. Ich meine mich zu erinnern, dass ich sogar die Töne sehen konnte. Anton, ich glaube, du warst dieser Mann. Und die Musik war deine Musik. Du hast sehr prophetische Träume. Anton hat tatsächlich vor kurzem wieder komponiert. Das ist wahr. Vor zwei Wochen habe ich mein Lied Thema Satanis fertiggestellt. Ein sehr passender Titel für meinen Traum. Thema Satanis. Warum spielst du es Kenneth und den anderen Gästen nicht einmal vor, Schatz? Oh, Anton, es wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Aber gerne. Spitzt eure Ohren. Exklusive Charaktere wie Kenneth Anger habe ich schon immer bewundert. Sie sind einzigartig. Vielleicht war es aufgrund meines Respekts für den Charakter an sich, dass ich die Church of Satan gründen musste. Es gibt unzählige Dinge, die ich in meinem Leben hätte tun können. Ich war kompetent genug in meinen Fähigkeiten als Musiker, Tiertrainer, Fotograf oder Maler. All diese Talente wären vielleicht vielversprechend erblüht. Aber niemals wäre ich einzigartig geblieben. Also tat ich etwas, das niemand jemals zuvor getan hatte. Etwas, das, ob gut oder schlecht, mich von jeder anderen Gruppierung unterscheiden würde. 1976 veröffentlichten die Eagles Hotel California. Das Lied wurde ein Hit. Vielleicht auch, weil sich die Band im Songtext auf den Magic Circle von LaVey bezieht. Genauso existiert das Gerücht, dass es Anton LaVey selbst ist, der im Hintergrund auf einem Balkon stehend auf dem Plattencover abgebildet ist. Ob es sich dabei wirklich um den Hohepriester selbst handelte oder das Gerücht nur als Werbegag gestreut wurde, konnte bis heute nicht geklärt werden. Millionen von Jahren können nicht ignoriert werden. Religionen und Ideologien kommen und gehen und die Spiele beginnen und enden. Aber des Menschen grundlegende Natur wird gleich bleiben. Doch nur durch das Verständnis selbst wird er in der Lage sein, den Dämon in sich zu umarmen und zu schätzen. Dann kann er in seiner Natur und dem frohen Gefühl schwelgen, auf die endgültige Lösung zuzugehen. Schriftsteller und meine Bücher behandeln vor allen Dingen die Transgression. Mit Transgression meine ich also die Grenzüberschreitung, das Brechen von Tabus, die also durch eine bürgerliche Moral auferlegt werden. Und diese Moral gilt es halt einfach eben durch literarische Themen und Figuren zu brechen, um dort ja, bestimmte neue Bereiche einfach zu erforschen, sich herausfordern zu lassen und Neuland zu betreten. Zuerst mal geht es mir einfach um die Herausforderung. Also ich bin der Meinung, dass der Mensch hat natürlich auch eine destruktive Seite, trotz seiner Intelligenz. Für mich geht es das zu explorieren. Also diese düstere, diese dunkle Seite ist genauso viel wert und bedarf einer genauso intensiven künstlerischen Betrachtung wie eben all diese schönen und erhabenen Dinge, die halt in der üblichen Kunst verhandelt werden. Ich denke, dass das Böse natürlich immer die Kehrseite von dem Guten ist. So möchte das ja die Gesellschaft haben. Das heißt also, dass Moral immer ein Konstrukt ist, was in diesem Sinne gesellschaftlich produziert wird. Somit ist also auch das Böse, das Abseitige immer unter einem Ausschlussverfahren gesetzt. Das heißt also, das Böse braucht, also die Moral braucht in diesem Sinne immer die Amoral, um überhaupt bestehen zu können. In einer Gesellschaft, in der sich alle moralisch absolut korrekt verhalten würden und das über einen längeren Zeitraum, würden sich diese Begriffe, diese Dualismen, Gut und Böse oder Moral, Amoral, würden sich tilgen. Und wir brauchen in unserer Gesellschaft, die also sich reproduziert, die in diesem Sinne ja auch bürgerlich, kapitalistisch ist, eine Gesellschaft, die so funktioniert, muss diesen verfemten Teil, wie Bataille das nannte, also muss das Irrationale, das Mythische, das Böse beseitigen, mit einem Tabu belegen. Das sehen wir überall. Es gibt hier sehr viele Tabus, die wir so verinnerlicht haben, dass uns diese Tabus gar nicht mehr bewusst sind. Und wir brauchen diese Tabus, um überhaupt in dieser geordneten, normierten, strukturierten Gesellschaft zu überleben. Für mich ist das auch ein Anzeichen, dass in diesem Sinne schon so ein autokratischer Charakter hier vorherrscht. Für mich war Anton LaVey erstmal ein großer Selbstdarsteller mit einigen nicht ganz verkehrten Ansichten. Er ist natürlich eine historische Persönlichkeit, die bestimmt einen gewissen Status hat. Ich würde ihn einfach eher als Skeptiker, als Freidenker sehen. Diese ganze Geschichte von wegen, dass es direkt eine Kirche sein muss, dass alles direkt in eine gewisse Ideologie münden muss, die ist mir persönlich immer unsympathisch. Ich betrachte auch den Künstler oder den Philosophen lieber als Einzelgänger, dessen Ego nicht so groß ist, dass er eine große Gefolgschaft haben muss, sondern der in diesem Sinne seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Erfahrungen für sich verarbeitet. Meine Damen und Herren, er ist der umstrittene Gründer der Church of Satan. Heute Abend habe ich ihn in meiner Show. Guten Abend, Herr Anton LaVey. Einen schönen guten Abend. Herr LaVey, als erstes möchte ich Sie mit der Aussage eines angeblichen Ex-Mitglieds Ihrer Kirche konfrontieren, das behauptet hat, ich zitiere, es gibt keinen Weg aus dem satanischen Kult. Nur der Tod kann Erlösung bringen. Ich habe keine Ahnung, woher Sie das haben. Alles, was man tun muss, ist einen Kündigungsbrief zu schreiben. Niemand wird von uns verstoßen, außer er handelt gegen unsere Prinzipien oder er wünscht von ganzem Herzen, von unseren Listen gestrichen zu werden. Was hält der Gründervater von der Aussage, es existieren drei Arten von Satanisten? Erstens die traditionellen, zweitens die religiösen und die dritte Gruppe, die freien Satanisten. Es gibt keine Kategorien. Kategorien verleiten die Leute dazu. Andere, getreu dem Motto, oh, dich meinten wir nicht, wir meinten die anderen, du bist ein guter Satanist, zu brandmarken. Es gibt aber keine guten Satanisten. Verrückte stecken in allen Schichten, Religionen und Lebenseinstellungen. Und die, die sich vom christlichen Gut- und Böse-Schema nicht lösen können, verstehen die wahre Natur Satans nicht. Aber wie soll das funktionieren? Muss man nicht an Gott glauben, um auch seinem Gegenspieler zu huldigen und zu dienen? Herr LaVey, auch Sie müssen zugeben, dass das eine ohne das andere nicht existieren kann. Wir dienen keinem anderen, sondern nur uns selbst. Die christliche Interpretation Satans ist diese unsere eigene Individualität und der unterdrückte Stolz in uns. Diese menschlich-animalische Kraft hatte schon viele Namen, sei es Apollyon der Griechen, Haborim bei den Hebräern, der arabische Scheitan oder Thamus, der Zerstörergott der Sumerer. Nur aufgrund unseres jüdisch-christlichen Erbes nennen wir es hier bei uns Satan. Um die Sache etwas verständlicher zu machen, hat sich unser Wissensteam Bob und Betty mit den neun satanischen Grundsätzen beschäftigt, auf die sich anscheinend jeder Anhänger beruft. Dann schalten wir doch mal rüber und hören uns an, was Bob und Betty zu sagen haben. Wir fangen auch direkt an mit dem satanischen Grundsatz Nummer 9. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Gib uns die Nummer 8, Betty Baby. Danke, Bob. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu physischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung. Wenn wir alle sagen, Sex zum Spaß, das darf man nicht, hör nicht auf sie. Ich mache es auch. Und hier unser Grundsatz Nummer 7. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist. Manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner. Ich könnte heulen vor Freude. Jetzt kommt die Nummer des Biestes, die 6. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbedürftigen, anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Der Grundsatz Nummer 5. Satan bedeutet Rache, anstatt Hinhalten der anderen Wange. Wenn du gehauen wirst, hau zurück. Aber nur so hart, wie du selbst gehauen wurdest. Betty, ich bitte um die 4. Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Wir sind fast fertig und mir steht schon der Schweiß auf der Stirn. Jetzt kommt Grundsatz Nummer 3. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischen Selbstbetrug. Du musst immer das machen, was du wirklich willst. Sonst wirst du nicht glücklich. Und das wäre doch sehr schade, oder? Komm, komm, die 2, komm, schneller! Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Wir müssen uns jeden Tag bewusst sein, dass wir leben und was wir alles erreichen können. Dafür brauchen wir nicht in die Kirche rennen und zu Gott beten. Das bringt uns nicht weiter. Und hier, worauf ihr alle gewartet habt, der satanische Grundsatz Nummer 1. Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Das heißt ganz einfach, dass wir alle unser Leben genießen sollen und uns nie etwas selbst verbieten dürfen. Wir haben es geschafft. Danke, Betty. Wir lieben dich. Bis bald, sagt eure Betty. Danke. In den 80er und 90er Jahren wurde es ruhig um den Gründer der Kirche Satans. Nach der Trennung von seiner Frau Diane lernte LaVey seine neue Liebe Blanche Barton kennen. Blanche wurde an seiner Stelle oberster Kopf der Church of Satan. Außerdem produzierte das neu gefundene Paar unzählige Musikstücke. Nein, Blanche. So gefällt mir das nicht. Was soll ich verändern? Gib noch etwas mehr Schmerz in den Gesang. Ich muss deine Verzweiflung hören, diese Unabänderlichkeit, dass es nur einen Ausweg gibt. Den Tod. Ja, ich verstehe. Ich versuch's gleich noch einmal. Das war wirklich beeindruckend. Deine Stimme hatte einen ergreifenden Charme. Du hast auch gut gespielt. Die Orgel passt irgendwie so gut zu dir. Das bemerke ich jedes Mal wieder. Es macht mir auch großen Spaß, die Hammond zu spielen. Wie ein altmodischer Flipper reagiert sie direkt, ohne dass ich vorher komplizierte Einstellungen vornehmen muss. Du bist und bleibst eben ein altmodischer Mann. Auf der anderen Seite hat die Hammond natürlich nicht annähernd die klanglichen Möglichkeiten, die heutzutage selbst der billigste Synthesizer bietet. Dafür hat sie Charakter. Machen wir eine kurze Pause. Eines verregneten Abends, nach einer weiteren Session im Tonstudio, sahen sich LaVey und Blanche den David Lynch-Film Lost Highway an, in dem auch Marilyn Manson eine kleine Rolle spielte. Der Skandalrocker fiel Lavey sofort auf. Wer ist das? Das? Das ist Marilyn Manson. Noch ein Glas Wein? Ja, gern. Ist er ein Schauspieler? Nein, eigentlich ist er Musiker. Er hat mit antichristlichen Songs einige Kontroversen ausgelöst. So ähnlich wie du früher. Ich bin immer noch kontrovers. Ich schätze, er hat deine Bibel gelesen. Durchaus wahr. Der Junge ist mir sympathisch. Warum triffst du dich nicht einmal mit ihm? Du meinst aus Publicity-Gründen? Genau. Wenn er ein helles Köpfchen hat, könnte er doch auch die Kirche vertreten. Ja, vielleicht wäre er genau der Richtige, wenn er bereits Kontroversen ausgelöst hat. Ich werde sehen, was ich tun kann. Cheers. Cheers. Im November 1996 war es dann soweit. Im New Yorker Restaurant Red Cat trafen sich Anton LaVey auf der Suche nach satanischem Nachwuchs und der berühmte Marilyn Manson, für den LaVey schon immer eine Art Vorbild war. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Zuerst war ich dir gegenüber doch sehr skeptisch. Ich ging davon aus, dass es bei dir nur um Fassade und Provokation geht. Jetzt aber habe ich erkannt, dass du ein Mann mit Konzept und Hintergedanken bist. Einen Eindruck, den du selber sicher früher nie erweckt hast. Ohne Show kein Verkauf. Das wissen wir alle doch ganz genau. Marilyn, ich frage dich nun ganz offiziell. Möchtest du Hohepriester in der Church of Satan werden? Ich habe früher viele philosophische Werke gelesen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob ein Gott existiert oder nicht. Nietzsche ist mein persönlicher Superstar. Ich gehe davon aus, dass wir selbst unseren Gott erschaffen. Das bedeutet? Ich nehme gerne an. Dann heiße ich dich in meinem Kreise willkommen, Hohepriester Manson. Aha. Ich muss gestehen, noch nicht viel von deinen Werken gehört zu haben. Ah, weißt du, das geht weit über die Musik hinaus. Die visuelle Ebene ist mir auch sehr wichtig. Deshalb habe ich an meine Videos die gleichen Ansprüche wie an meine Songs. Wenn man darauf achtet, fällt einem auf, dass der satanische Symbolismus der Grund dafür ist, dass die Rockmusik die letzten Jahre überlebt hat. Seit MTV verlassen sich die Bands vollkommen auf Bildsprache. Was sonst könnten sie auch anbieten? Die satanische Bildsprache ist die dramatischste. Fakt ist, die Menschen glauben leider immer noch alles, was sie im Fernsehen aufschnappen. Deshalb nutze ich dieses Medium genauso, wie du es Ende der 60er getan hast. Ich habe dir den Stand als Hohepriester angeboten, da ich deine ehrliche Art schätze. Du bist ein ernsthafter Künstler mit Hintergedanken. Und genau so jemanden benötigen wir. Denn ich fühle, dass meine Zeit vorübergeht. Wir brauchen junge und intelligente Menschen, die unsere Idee weiterführen. Ich habe die dunklen Kräfte, die mir verliehen wurden, so gut wie möglich genutzt. Aber nun geht es zu Ende. Knapp ein Jahr nach seinem ersten Treffen mit Manson starb Anton Sandor LaVey am 29. Oktober 1997. Er wurde 67 Jahre alt. Seine Gruppierung und Kirche bestand weiterhin. Ohne die charismatische Leitfigur LaVey sorgten interne Streitigkeiten jedoch für eine Spaltung der Bewegung. In einem Nachruf ehrte Marilyn Manson den verstorbenen Gründer der Church of Satan. Anton LaVey war die gerechteste Person, die ich je kennenlernen durfte. Er ehrte seine Unmoral und hatte mehr Vertrauen in seine besonderen Axiome als jeder gedankenlos Johannes Kapitel 3, Vers 16 rezitierende Sesselfurzchrist es jemals besessen hat. Doch trotz seines Zynismus und der apokalyptischen Sicht auf die Gesellschaft hoffte er auf eine bessere Welt oder zumindest auf eine Welt, in der Intelligenz und Kreativität Begeisterung auslösen. Zu unser aller Glück teilte Anton LaVey seine Magie mit uns. Und ich denke, er hat diesen elenden, verdammten Planeten zu einem besseren Ort gemacht. Anton, ich danke dir für deine Unterstützung und Inspiration. Es gibt keinen Gott. Es gibt keine höchste, allmächtige Gottheit im Himmel, die sich um das Leben der Menschen kümmert. Der Mensch ist der einzige existierende Gott. Leben ist die große Sinnesfreude. Tod die große Abstinenz. Deshalb mache das Bestmögliche aus dem Leben. Hier. Und jetzt. Als der Satan laufen lernte. Ein Hörspiel von Edwin Brienen mit Jaron Löwenberg als Anton LaVey, Agnieszka Rosenbeigier als Jane Mansfield, Godehard Giese als Sam Brody, Mario Mentrup als Marilyn Manson, Stella Maria Adorf als Blanche Barton und Joachim Witt als Erzähler. In weiteren Rollen Laura Tonke, Sebastian Schuber, Simon Werner, Nadja Marie Säger, Thomas Spencer, Erik Stute, Elsa Loy und Calliope Stefanidou. Interviewgäste: Steve Chaney, Lars Kronlob und Elisabeth Edelstein. Musik: Sebastian Lee Philipp. Technische Realisation: Johannes Krämer. Regieassistenz: Marc Baumgarten. Dramaturgie: Simon Kamp-Hans. Buch und Regie: Edwin Brienen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.